Sachsen, wo ich dann halt in der Brücke bis runter, aber mega rum, weil es der andere an dem gemacht wird, ne? Das, ey, die sagt mir, ich bin super und du bist so, ja, das soll ich eigentlich haben, ich bin so raus, hab ich aber eigentlich, dass ich der Spaß habe. Ja, ich bin nicht zu Hause, ich sitze aber auf dem Ende. Dann das gleiche. Thank you.